Ah, Herr Oeppenhuber, Sie auch mal wieder hier, ja? Guten Tag, Herr Gänseweber. Hm, ja, ich habe Ihr Buch gelesen. Sie sind ja ein intellektueller Mensch, nicht? Ja. Ja. Dachte ich auch. Ja, ja. Deswegen habe ich es geschrieben. Hm? Ja. Und ich habe es gelesen. Aber ich habe nicht so richtig verstanden, worum es geht. Na, dann erzählen Sie mir noch, was Sie verstanden haben. Wie... Aber Sie haben die Korrelation zwischen zwei impulsiven Stagnaten verstanden. Aber... Und jetzt kommt mein großes Fragezeichen. Ja? Also wirklich die Frage, die mir auf der Seele brennt. Warum hast du das Buch überhaupt geschrieben, Herr Oeppenhuber? Ja, ich bin seit kurzem arbeitslos und die Joan Rowling da in der Britannien, die hat er ja auch schon geschafft mit dem Harry Potter. Ja, die schreibt aber doch fiktive Romane. Fiktive Romane. Ja, was einem gerade so in Sinn kommt und einfällt, ne? Wenn so aber du hast doch ein Fachbuch geschrieben. Ja, kam mir gerade so in Sinn. Habe ich genauso gemacht wie die und gut Geld gemacht, ne? Und alles. So, so. Richtig. Ah ja, das Geld, ja. Von dem schreibst du ja auch. Ja, richtig. Nicht wahr? Braucht man, hat man nicht immer, deswegen holt man sich was und macht man, damit man kriegt. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist der Punkt. Darauf wollte ich auch immer hinaus. Und ich will jetzt auch ein Buch schreiben. Was denn für eins? Was dir gerade in den Sinn kommt? Gänsewebers Welt. Das war der Titel. Punkt. Ja. Das soll mein Buch sein. Machst du. Ja, ja. Beschreibst dein Leben. Selbstverständlich. Ja. Nein, nicht meins. Vielleicht das von dir, Herr Oeppenhuber. Ah. Oeppenhuber, ja genau Sie. Du. Ich. Nicht. Weil. Wir. Wir, genau. Wir schreiben gemeinsam ein Buch. Wir schreiben gemeinsam ein Buch über die Korrelation impulsiver Stagnate während der Prumpfzeit der schwedischen Elche. Denn wir alle wissen, schwedische Elche sind gefährliche Tiere. Und impulsiv. Impulsiv. Impulsiv wie impulsive Stagnate. Herr Oeppenhuber. Herr Gänseweber. Ja, Herr Oeppenhuber. Herr Gänseweber. Herr Oeppenhuber. Herr Gänseweber. Ja, Herr Oeppenhuber. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Da leck mich durch das schwedische Elch. Ja, aber nicht von hinten, weil da ist es gefährlich, Herr Oeppenhuber. Oh ja, von hinten ist es gefährlich. Herr Oeppenhuber, ich gehe jetzt weg. Ich muss mal entspannen. Guten Tschüss.